Siehe, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Halleluja. Weißt du, das hat er seinen Kindern gesagt. Das hat er seinen Kindern gesagt, für die er gestorben ist. Das hat er seinen Kindern gesagt, für die er sein Blut vergossen hat. Also da mögen Schlangen in dein Leben manchmal versuchen einzudringen. Dinge, die dich stechen, Skorpione, Krankheit, was auch immer, dämonische Angriffe, Umstände, Mobbing, Beziehungsprobleme, Schmerzen, was auch immer es ist, Traumata, was auch immer es ist. Sie mögen versuchen, in dein Leben einzudringen. Aber Jesus hat gesagt, siehe, ich habe euch die Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes. Eine Übersetzung sagt, und die gesamte Gewalt des Feindes niederzuwerfen. Ich habe euch die Autorität gegeben, die gesamte Gewalt des Feindes, wie auch immer er sich in eurem Leben nahen möge, niederzuwerfen. Und nichts soll euch, manche Übersetzungen sagen, jemals schaden. Nichts soll jemals euch schaden. Nichts soll euch jemals etwas anhaben können. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und ihr Lieben, ich sehe im Geist, dass heute Abend jemand hier ist und du hast eine Diagnose vom Arzt bekommen. Und ja, das wollte dir etwas anhaben. Das wollte dir wirklich etwas anhaben. Und ich glaube wirklich, dass heute Abend der Moment ist, wo wir wirklich diese Macht, auch die hinter dieser Diagnose steht, die hinter dieser Krankheit steht, wo wir wirklich diese Macht niederwerfen, wo wir ihre Gewalt brechen, wo wir sie unter unsere Füße nehmen. Halleluja, weil siehe, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes, und nichts soll euch jemals schaden. Halleluja. Wenn du heute Abend hergekommen bist und es betrifft dich, da ist so eine Diagnose, die versucht hat, dir zu schaden. Da ist so etwas, wie das hat sich wie ein Joch auf dein Leben gelegt durch eine Diagnose, die dir versucht hat, zu schaden. Dann komm einfach ganz schnell nach vorne. Wir wollen wirklich diese Macht brechen heute Abend hier. Er hat uns diese Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes, und nichts wird uns jemals schaden. Wenn dich das betrifft, ganz schnell, einfach hab den Mut, komm einfach nach vorne. Ganz schnell, wenn dich das betrifft, wir wollen jetzt diese Macht brechen. Wir wollen es jetzt brechen über dein Leben. Hab einfach den Mut. Ja, jetzt ist deine Gelegenheit, wirklich diese Macht brechen zu lassen über dein Leben. Über dein Leben, ja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wie heißt diese Macht? Wie heißt diese Diagnose? Okay, okay, Halleluja. Das heißt, die Prostata ist vergrößert. Entzündet, ja, okay. Du hast auf dem Weg hierher die Diagnose bekommen. Ja, genau sowas habe ich empfunden, dass es ganz frisch ist. Das heißt, du hast eine entzündete Prostata, hatte der Arzt auf dem Weg hierher, hast du die Diagnose bekommen. Okay, pass mal auf. Du bist nicht umsonst hier heute. Bist du das erste Mal hier? Du warst gestern schon da. Okay. Aber du bist nicht umsonst hier heute Abend, sondern er hat mir das gesagt. Wir werden jetzt diese Macht, diese Gewalt, die gegen dich gekommen ist, brechen, die versucht hat, dir zu schaden, die diese Prostata in Mitleidenschaft gezogen hat, diese Entzündung. Sie muss sich jetzt beugen, sie muss jetzt unter unsere Füße kommen. Leg einfach mal deine Hand so hier auf diesen Bereich in Jesu Namen. Ihr anderen, streckt einfach mal eure Hand aus. Wir haben gemeinsam in Jesus, wir haben diese Autorität, Vater, in dem Namen Jesus. Stellen wir uns auf dein Wort, Herr. Wir glauben nicht an unsere eigene Autorität und an unsere eigene Macht, Herr, sondern wir glauben an deine Macht und an deine Autorität, Herr. Aber in deinem Namen, Jesus, hast du uns diese Autorität und diese Macht gegeben, Herr. Auf Schlangen und Skorpione, auf alles, was uns stechen will, auf alles, was uns schaden will, zu treten. Und die gesamte Gewalt des Feindes niederzuwerfen. Und so sagen wir jetzt in dem Namen Jesus, wir werfen dieses Prostata-Problem nieder. In Jesu Namen. Wir brechen seine Gewalt. In Jesu Namen. Alles, was damit verbunden ist, alles, was versucht, diesem Bruder zu schaden, auch all die Symptome, die damit verbunden waren bis heute, Herr, in dem Namen Jesus, wir werfen es nieder und wir sagen nicht mehr wieder in Jesu Namen. Wir sagen jetzt, erledigt, beseitigt durch die Kraft des Blutes Jesu Christi. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Und genauso wie es auf ihn kommen wollte, genauso hebt es sich jetzt wieder in dem Namen Jesus. Halleluja. Oh, dieses Joch, es ist zerbrochen in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und ich sage jetzt auch, jedes Joch auch auf deiner Seele ist zerbrochen. Alles, was ich da auf dich legen wollte jetzt, ist zerbrochen in Jesu Namen. Und ich spreche dir zu, schau mich mal an. Du hast die Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Gewalt des Feindes, und nichts wird dir schaden. Sag mal, ich nehme Autorität über diese Macht von Prostatitis in dem Namen Jesus. Und ich werfe sie nieder. Ich nehme sie unter meine Füße. Sie wird mir nicht schaden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja. Halleluja. Pass auf. Pass auf, du darfst sie wieder hinsetzen. Halleluja. Pass auf. Wenn du hier bist und da war etwas, was gegen dich kommen wollte und dir schaden wollte, das kann jetzt, das kann eine Situation am Arbeitsplatz sein. Es kann eine dämonische Attacke sein. Es kann eine körperliche Sache sein. Es kann eine familiäre Sache sein. Es kann irgendetwas, eine Schlange ist etwas, was sich einschleicht und versucht, dir Leben zu rauben. Ein Skorpion ist etwas, was dich stechen will, ja? Was dich ärgern, was auch immer, dein Leben in Unruhe versetzen will, wie auch immer, dich vergiften will, was auch immer. Irgendetwas. Irgend so ein Umstand, irgendeine Situation. Wenn du irgend so was in deinem Leben hast, steh einfach mal auf. Weil wir wollen jetzt das tun, was Lukas 10, 19 sagt. Wir wollen jetzt unsere Autorität wahrnehmen. Wir wollen jetzt sagen, wir nehmen das unter unsere Füße. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Du weißt genau, worum es geht. Pass auf. Lass uns vielleicht einfach noch eine zweite Sache machen. Die meisten stehen jetzt sowieso. Also legt einfach mal einander eure Hand auf die Schulter. Einfach so als ein Kontaktpunkt für die Kraft Gottes. Einfach so die Hand auf die Schulter legen. Halleluja. So. Und lasst uns gemeinsam dieses Bekenntnis sprechen. Lasst uns gemeinsam sagen, danke Jesus, dass du uns Autorität gegeben hast, auf Schlangen und Skorpione zu treten, sie unter unsere Füße zu nehmen und jede Gewalt des Feindes zu brechen und niederzuwerfen. Und nichts wird uns schaden. Und so nehmen wir jetzt diesen Umstand unter unsere Füße. Wir sagen in dem Namen Jesus, was auch immer mein Bruder oder meine Schwester stechen wollte, ihr schaden wollte, ihr Leben zerstören oder ihr Leben stören wollte, ich zerbreche diese Macht jetzt. Ich werfe sie nieder. Und ich rufe den Sieg Jesu Christi aus. Über diese Situation jetzt. Diese Situation verwandelt sich jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Und jetzt pass auf. Jetzt nimm du, jetzt darfst du die Hand wieder wegnehmen. Und jeder für sich sagt so, in Jesu Namen nehme ich jetzt. Und dann setzt du ein, was bei dir das Problem ist. Ich nehme jetzt, was weiß ich, Mobbing oder wie auch immer es heißt, unter meine Füße. Ich werfe seine Macht über mein Leben nieder. Ich erkläre, es hat keine Macht mehr über mein Leben. Es wird mir nicht schaden. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und jetzt sprich mal deinem Nachbarn zu und sag zu ihm, du hast Autorität in deinem Leben über alles, was dir schaden will. Du nimmst deine Autorität wahr im Namen Jesus und du wirfst seine Macht nieder Es hat keine Macht mehr über dich. Du stehst in dieser Autorität und du bleibst stehen. Was auch immer passiert, du stehst und nichts wird dir schaden und dich aufhalten, die Bestimmung Gottes für dein Leben zu erfüllen. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Amen. So ist es. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Preis den Herrn, ihr Lieben. Halleluja. Jetzt hast du gelernt, wie du es machen musst. Amen. Das ist wichtig. Verstehst du? Es ist wichtig, dass wir nicht nur einfach Heilung empfangen, sondern es ist wichtig, dass wir auch wissen, wie wir den Boden behalten können. Es ist wichtig, dass wir als Christen stehen. Es ist wichtig, dass wir unsere Autorität wahrnehmen. Es ist wichtig, dass wir nicht einfach hin und her geworfen werden von allem, was von rechts oder von links auf uns zukommt, sondern du hast eine Bestimmung und diese Bestimmung, die wirst du erfüllen und nichts wird dich aufhalten, nichts kann dir unterwegs schaden, nichts kann dich beeinträchtigen, sondern du erfüllst deine Bestimmung. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. So schön, euch alle zu sehen hier. Halleluja. Ich sehe viele bekannte Gesichter. Preist den Herrn. So schön hier in unseren Räumen hier, wo wir uns ja, oder wo Glory Live sich hier jeden Sonntag trifft, um 16 Uhr normalerweise. War so stark gestern Abend auch wieder. Wow, diese Wunder. Ich war wieder begeistert, was Jesus tut. Hammer. Wenn ich dran denke, dieser eine Mann, der diesen Trümmerbruch in dem Fuß hatte seit Jahren, nicht in die Hocke gehen konnte. Und dann ist er wie ein Frosch herumgesprungen. Halleluja. Weil Gott seinen Fuß geheilt hat. Oder der Arm, der nicht mehr über den Kopf ging wegen Metall im Oberarm, plötzlich wieder völlig frei beweglich. Oder die Frau mit dem zweifachen Bandscheibenvorfall und Leistenbruch. Bewegungseinschränkungen, Schmerzen und so weiter, komplett geheilt, preist den Herrn und so weiter. Es waren so viele, ich kann jetzt nicht mehr alles rekapitulieren, aber es waren so viele starke, starke Sachen. Amen. Halleluja. Und heute Abend ist Gott weiter am Wirken. Amen. Und er trainiert uns in dieser Dimension, in diesem Leben zu leben. Weißt du, es geht um einen Lebensstil. Glory Life heißt nicht umsonst Glory Life, sondern Glory Life heißt Glory Life, weil es um Glory Life geht. Es geht um dieses Herrlichkeitsleben. Es geht um dieses permanente Leben in dieser Dimension, im Geist, in der Herrlichkeit Gottes, in der Dimension, wo die Zeichen und Wunder zu Hause sind, da wo Gott übernatürlich wirkt, in dieser Dimension. Epheser 2, Vers 6 sagt, wir sind versetzt in Christus an himmlische Orte. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Und dort leben wir. Halleluja. Und heute Abend haben wir jetzt ein kleines Vier-Gänge-Menü für euch vorbereitet. Vier Impulse gibt es heute Abend von vier starken Söhnen und Töchtern Gottes, die euch einfach weiter darin trainieren. Ich komme dann zum Schluss nochmal, das ist dann der fünfte Gang. Preist den Herrn. Aber Christine beginnt, hört gut zu, was sie zu sagen hat. Sie leitet hier Glory Life in Hamburg und wir sind sehr dankbar für ihren Dienst und freuen uns über ihre Hingabe und über ihre Liebe und über das Wort und die Salbung, die sie hat. Geben wir mal der Christine einen kräftigen Applaus. Halleluja. Ich kann euch wirklich sagen, also es gibt ja unterschiedliche Persönlichkeitstypen, aber es gibt das Entscheidende sind nicht Persönlichkeitstypen, sondern das Entscheidende ist für mich das Herz. Amen. Und ich weiß eins, Christine kannst du vertrauen, weil sie ein Herz der Liebe Gottes hat. Amen. Und weil sie mit Jesus unterwegs ist. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Okay. Bist du auch drauf? Das ist immer gut, wenn man drauf ist. Und jetzt meine ich natürlich hier, ob ich hier gehört werde, aber eigentlich, wenn man das sagt, ob man drauf ist, also auf diesem Jesus-Trip, bin ich drauf. Also falls du auch da drauf bist, dann herzlich willkommen im Club. Ich habe hier das Wort Gottes mitgebracht. Ich schlage das hier relativ selten auf, weil ich mir meistens immer alles so rauskopiere und mir das denn so anders aufschreibe. Aber heute habe ich das mal aufgeschlagen, damit ihr mir mal glaubt, dass ich da drin lese. Ist schön bunt alles, ja? Und ich habe den zweiten Brief von dem Apostel Petrus aufgeschlagen. Und da steht doch tatsächlich auf Vers 3, gleich am Anfang, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat. Ja, genau. Halleluja. Da kannst du schon stoppen. Und da kannst du schon anfangen zu staunen. Und da kannst du schon mal anfangen, drüber nachzudenken, was das wohl bedeuten könnte. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat. Was dieses alles wohl ist. Alles ist alles, genau. Alles, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Und jetzt lese ich nicht weiter, sondern jetzt lese ich das, was ich hier hingeschrieben habe. Er hat uns die großen und kostbaren Verheißungen gegeben, damit wir durch diese der Natur Gottes teilhaftig werden. Das ist so der Hammer, wenn du mal über so ein Vers richtig meditierst, ja, was du da für ein Pfund Geschenk gekriegt hast, dann müsstest du, und ich glaube, das habe ich schon mal gesagt von hier vorne, dann müsstest du eigentlich von deinem Stuhl hochspringen. Ja, weil das ist wow. Und jetzt kommt irgendeiner und fragt mich, aber warum erlebe ich das nicht? Wo ich doch alles geschenkt gekriegt habe. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du Geschenke kriegen kannst und dass du die in den Schrank stellen kannst? Sogar welche, die du gleich auspackst? Ist euch das schon mal vielleicht dem einen oder anderen, ich weiß es nicht, dann kriegt man so ein paar Sachen und denkt, ach, das packe ich später aus und so, packt das einfach in den Schrank weg. So ist das hier nicht gemeint. Also ich meine, geschenkt ist schon geschenkt, ja, und Kraft ist schon Kraft und alles ist auch alles, aber wenn du das nicht einsetzt, wenn du das nicht auspackst, wenn du gar nicht weißt, was du Geschenke gekriegt hast, dann nützt es dir gar nichts. Deshalb habe ich ja mein Buch diesmal mitgebracht. Ich hoffe, du hast auch eins und nicht nur so ein Handy, wo das drauf ist. Ich mag das einfach, weil ich das hier so richtig schön bunt machen kann. Ich kann das anfassen, ich kann das hin und her, also auf meinem Handy geht das nicht so schnell mit diesem Hin und Her hier. Ich mag das einfach, weil es ist der Hammer. Die großen und kostbaren Verheißungen sind dazu da, damit du der Natur Gottes teilhaftig wirst. Und jetzt sagt er in Vers 5, so setzt deshalb allen Eifer daran. Ah ja, jetzt bist du dran. Da war doch was. Es ist ein Geschenk, ja, aber ohne dein Zutun, ohne Gebrauch, nichts. Du musst das gebrauchen, du musst das, was verheißen ist, auf deine Lippen kriegen. Du musst, wenn ein Umstand kommt, dieses eine Wort, das besteht, glaube ich, aus 4 Buchstaben, nein, besteht das aus 4 Buchstaben? Genau, das musst du kennen. Und dann musst du Nein sagen. Weil du weißt, wie Ja ist und wie Wahrheit ist, dann musst du Nein sagen. Und das musst du wirklich tun. Du kannst nicht nur sagen, hab ich mal gehört und irgendwie liegt das auch in meinem Schrank und wahrscheinlich stimmt das auch. Das reicht einfach nicht. Das, was verheißen ist, und jetzt gehen wir hier nicht ins Detail, ne, weil das dauert ja viel zu lange, sondern das, was verheißen ist, ist dazu da, damit du der Natur Gottes teilhaftig wirst und dieses göttliche Leben leben kannst. Und dann gibt es noch einen Vers, und der steht im Galater, und da geht es um die Früchte des Geistes. Ich lese die nur mal ganz kurz vor, welche das da sind. Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Selbstbeherrschung, Treue, Sanftmut. Und ich habe zu Hause einen Garten und da wachsen auch so Bäume und an den Bäumen können auch Früchte wachsen. Und ich habe letztens bei dieser Dürre vergessen, die Erdbeeren zu gießen. Und dann bin ich auf meinen Balkon gegangen, also da wachsen die nämlich, und dann dachte ich, oh, völlig vertrocknet. Aber sowas von, also die Erdbeeren hatte ich schon geerntet, aber die Pflanze ist jetzt hin, ja? Wenn wir etwas nicht bewässern, was uns vom Wort Gottes gegeben ist, wenn du das nicht auf deine Lippen bringst, wenn du nicht darüber sprichst, wenn du das nicht glaubst, dann hast du nichts davon. So wie ich jetzt von meinen Erdbeerpflanzen nichts mehr habe, weil um die habe ich mich nämlich nicht gekümmert, als es doch so Dürre war draußen. Die wollten Wasser. Aber du brauchst auch eine Zutat. Und dieser Eifer, von dem er hier spricht, ja, das ist was, was du tun musst. Wir predigen nicht andauernd irgendwelche Muss und Muss und Muss, aber das ist was, das ist aktiv. Das geht gar nicht ohne. Und keine Frucht, die bei mir im Garten wächst, kann einfach schon, also sozusagen zack, bumm, da sein. Habe ich noch nicht erlebt. Gibt's das irgendwo in irgendeinem Garten? Also der Frühling fängt an und zack, ist der Apfel schon da. Nein, so ist es nicht. Und deshalb wachsen Früchte, darüber habe ich wirklich nachgedacht, über das ich dachte, diese Früchte des Geistes wachsen. Wachsen. Das heißt also, das ist ein Prozess. Liebe ist ausgegossen in dein Herz. Nur um jetzt mal irgendwas zu sagen. Ja, bei Benutzung Zunahme. Amen. Bei Benutzung Zunahme. Aber nur bei Benutzung Zunahme. Bei Nichtbenutzung verkümmert die wie meine Erdbeerpflanze. Und so ist es mit all den anderen Sachen. Freude zum Beispiel. Im Himmel ist Freude die Fülle. Er ist auch der Friedefürst. Darüber hatten wir im letzten Gottesdienst gesprochen. Friede ist schon in dir, denn der Friedefürst lebt ja in dir, wenn du Jesus aufgenommen hast. Den kannst du freisetzen. Du kannst es auch lassen. Ich empfehle es aber nicht. Weil wenn der Friedefürst nicht freigelassen wird, dann ist in uns durchaus oft noch was anderes. Und das ist nichts Gutes. Diese Streitgeschichten, dieser Unfriede, keiner mag das, keiner mag das. Aber wie aktiviere ich den Frieden? Das ist eigentlich total simpel. Erstens musst du wissen, dass du es hast, dann musst du es anwenden und dann musst du sagen, es ist eigentlich so ein bisschen so simpel, dass man denkt, naja, schon ein bisschen Chaka. Ich habe den Frieden und ich setze ihn frei. Es ist wirklich so simpel, sodass man so denkt, ist das jetzt hier noch normal? Nee, das ist genau so. Du setzt frei, was du hast. Und am Anfang denkst du, ach, das ist ja nur so ein bisschen, so ein kleines Tröpfchen. Aber wenn du das öfter machst und immer wieder machst und immer wieder machst, wirst du erleben, wie du irgendwann einen Raum betrittst, und vielleicht gar nicht besonders über irgendwas nachgedacht hast, aber du hast das so kultiviert, diese Freude, die Frieden, Leidenschaft, keine Ahnung, dass du in den Raum reinkommst und es ist einfach da. Versteht ihr? Weil du bereits so durchtränkt bist mit dieser Sache, die ist zu dir geworden. Das ist ja das, was er sagt. Wir sollen der Natur Gottes teilhaftig werden. Gott ist Liebe. Sind wir uns einig, oder? Da ist Freude die Fülle. Die sind die ganze Zeit auch sowieso Party heute wegen dieser Taufe da und so. Frieden, Langmut. Ein Glück, dass Gott mit uns langmütig ist. Echt jetzt, wirklich. Und zuwartet, wirklich wartet, dass du in die Puschen kommst. Freundlich, er ist total freundlich. Ja, sanft. Der Teufel ist das Gegenteil davon, klar. Und er ist treu. Er ist so treu. Ja? Und für die, die das mit der Selbstbeherrschung noch nicht so gut trainiert haben, für die ist das wie mit der Freude und der Liebe. Du hast es. Sag mal, ich hab es. Und ich benutze es jetzt. Ich bin entschieden. Ich weiche nicht mehr zurück. Ja, ich bin entschieden. Genau. Und du wirst sehen, wie Früchte wachsen, wie die wirklich zunehmen und wie deine Erdbeerpflanzen nicht vertrocknen, weil du dich um sie kümmerst, einfach kümmerst. Das Wort ist so reichhaltig, versteht ihr? So reichhaltig. Ja, sie lassen uns nicht unfruchtbar zurück. Das steht in Vers 8. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Schön, ne? Schön. Ja. Amen. Genieße es einfach mit ihm. Und lass das, was du hast, einfach frei. Amen. Ich hoffe, ihr könnt das schon genießen. Ihr könnt es genießen, so wie auch wir gesungen haben, das Öl fließt, Öl der Heilung. Oder steht er irgendwie noch da und sagt, oh, wo bin ich denn da reingeraten? Oder? Ihr könnt es annehmen? Sagt mal, ja? Könnt es annehmen? Okay. Manchmal gibt es ja so Situationen, wo man wirklich reingeraten ist und denkt, oh, ich komme ja irgendwie nicht mehr raus. Also da gibt es genügend Geschichten, sage ich mal, die wir lesen können. Genügend Erfahrungsberichte in unserer Bibel. Und nehmen wir mal Jonas oder Jona. Und da verweise ich auf die wunderbare Predigt von Anja. Also wenn ihr die versäumt habt, dann tut mir das wirklich leid. Habt ihr wirklich was versäumt. Jona ist auch in was reingeraten. Denn Jona hatte ja eine Berufung. Er hatte ja im Grunde einen Auftrag bekommen. Und ja, was hat er gemacht? Er wollte nicht. Ne? Also wollte er nicht. Ich glaube schon, dass er wusste, dass er von Gott die Vollmacht hatte. Aber er versuchte trotzdem, den einfachen Weg zu gehen und nicht nach Ninive zu gehen. Die Stadt der Assyrer, die an ihnen irgendwie den Hebräern ja auch nicht so toll gesinnt war. Und trotzdem hat Gott es geschafft, ihn dorthin zu bringen. Und ich glaube, es gab genügend Situationen bei Jona, wo der gesagt hat, wo bin ich da reingeraten? Ob es jetzt im Sturm war auf dem Schiff oder in dem Fisch, wo er gelandet ist. Und ich frage euch, ich hoffe, ihr wisst auch, wo ihr jetzt steht. Und wenn ihr eine Berufung habt von Gott, ich bin der festen Überzeugung, dass Gott euch nur so viel zumutet, wie ihr auch bewältigen könnt. Deswegen ist es so wichtig, Gottes Stimme zu hören und zu wissen, was ist denn meine Berufung? Wenn er euch was aufs Herz legt, dann, und das kommt von Gott, dann heißt das natürlich zu folgen, denn Gott bleibt an euch dran. Wenn er aber euch eine Situation gibt, euch einen Auftrag gibt und ihr merkt schon gleich, ihr fühlt euch da so richtig unwohl und es wird irgendwie, also Beispiel, er sagt, geht nach Afghanistan und fangt dort an, ne, zu evangelisieren. Also da würde ich dreimal fragen, ne, ob das wirklich jetzt von Gott kommt, weil es vielleicht irgendjemand gesagt hat oder so. Aber es kann sein. Nichts ist auszuschließen, nichts ist unmöglich. Und dann macht Gott auch die Türen auf. Das wird er. Wir hatten damals, meine Frau und ich, gesagt bekommen, öffnet ein Glory House, ein Hauskreis damals noch genannt. Und haben gesagt, oh Gott. Und wir haben 2 Jahre vor uns hergeschoben. Und das Ergebnis ist, wir hatten, wie gesagt, heute die erste Taufe von 7 Personen bei uns im Garten. Halleluja. Und ich glaube, Gott, wenn der euch eine Aufgabe gibt, ja, dann steckt da was dahinter. Und Christine sagte schon, er hat uns geschenkt die Langmut, also die Geduld. Und die muss immer mehr Früchte tragen. Da hängt ihr jetzt 40 Jahre in einem Beruf und denkt, warum hänge ich da jetzt 40 Jahre? Aber wenn ihr auf Gott hört, dann zeigt er euch vielleicht einen Menschen, den ihr retten sollt. Und der Himmel freut sich. Der Himmel freut sich. Es gibt noch andere, die sagen, wo bin ich da reingeraten? Das war Josef. Ja, wieder ganz was anderes. Josef, dieser selbstbewusste junge Mann, der, sag ich mal, auch wusste, er ist von Gott, sag ich mal, doch in eine Position. Und er spielte das natürlich auch aus. Ja, und seine Brüder fanden das natürlich nicht so toll, wie er sich so verhalten hat. Aber er war auf der sicheren Seite, obwohl das sich im Moment gar nicht so zeigte. Ne? Er kam in Gefangenschaft, er wurde sozusagen weggesperrt. Er hat sich aber immer wieder hervorgetan. Und da ist nämlich jetzt das, wo, sag ich mal, wir so ein tolles Beispiel haben. Wenn Gott wirklich einen Plan für unser Leben hat, dann schenkt er uns Erfolg. Und bei ihm war es ja so, er hatte immer Erfolg. Selbst da, wo wir sicherlich manchmal denken, da hätten wir schon längst aufgegeben. Er wurde von seiner Familie betrogen, wurde im Stich gelassen, war sexueller Versuchung ausgesetzt, wurde dafür bestraft, dass er das Richtige tat. Er trug unschuldig eine lange Gefängnisstrafe, wurde von denen vergessen, denen er geholfen hatte. Mensch, wie würden wir stehen? Haben wir dieses Gottvertrauen? Wo steht ihr jetzt gerade? Habt ihr auch so eine Herausforderung, dass ihr anfühlt für ein Gefängnis? Habt Gottvertrauen, er sieht euch. Und da ist Josef derjenige, der wirklich unser Beispiel ist, nämlich der resignierte nicht und verwandelte seine so positive Einstellung, sag ich mal, immer dazu, dass er einen Schritt vorwärts kam. Und das ist, also er fragte nicht lange, habe ich noch aufgeschrieben, er fragte nicht lange nach dem Warum, er überlegte vielmehr, was soll ich jetzt tun? Ja? Also seine Aufgabe war ja ganz klar, er hat wirklich Menschen, wenn nicht Tausende, Zigtausende vor dem Hungersnot gerettet. Das war seine Aufgabe. Und auch ihr bekommt bestimmt irgendwelche Aufgaben, die für diese Welt einfach wichtig sind. Als Fazit können wir sagen, also Gott, und das wissen wir, hält zu uns. Amen. Ja, er wendet sich auch nicht von uns ab, auch wenn das wie bei Josef Zeit dauert. Deswegen danke für die Geduld, die er uns manchmal schenkt. Ja, ich hoffe, bei euch wächst die Geduld, die Langmut auch immer mehr. Oder auch, er hält zu uns, wenn wir Fehler machen, so wie bei Jonas. Und nicht die Angst zu haben, jetzt habe ich was verpasst. Das war jetzt der Moment. Gott bleibt dran. Gott bleibt dran. Also, wir müssen dranbleiben, wir müssen ihm vertrauen. Und wir müssen wissen, wie Christine gepredigt hat, was wir bereits haben, nämlich die Früchte des Geistes. Wir sind da und wir haben schon empfangen. Und da habe ich mir noch aufgeschrieben, Christsein ist nämlich nichts für Feiglinge. Nämlich das, was nämlich Gott, sag ich mal, uns aufs Herz legt, zum richtigen Zeitpunkt zu sprechen und so, ist manchmal nicht so einfach. Aber nichtsdestotrotz, sag ich mal, können wir darauf stehen, dass er uns Vollmacht gegeben hat. Ja, also wir sollten immer wissen, sag ich mal, dass auch selbst wenn wir irgendwo aktiv werden soll, dass letztendlich die Rettung der Welt immer in der Hand Gottes hängt. Aber wir müssen unser Teil dazu tun, wenn wir einen Auftrag bekommen. Haben wir Geduld, halten wir aus, denn Gott hat auch, wie schon Christine predigte, Geduld mit uns. Daher zitiere ich nochmal den Psalm 104,8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und voll großer Gnade. Amen. Seht, was für eine Liebe der Vater hat, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Wir sind Kinder Gottes. Ist dir das bewusst? Du bist ein Kind des allmächtigen Gottes. Ich bin geboren aus Gott. Kinder, ihr seid nicht mehr menschlich, sondern ihr seid aus Gott geboren. Die adamitische Natur, die wurde herausgenommen und da kam eine divine Natur, eine göttliche Natur. Christus in uns. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und desto mehr ich mich in dieser Wahrheit hineinfallen lasse, diese Wahrheit so in kaue, diese Wahrheit meditiere, diese Wahrheit anschaue, desto leichter wird das. Die Situationen im Leben mögen noch gewaltig im menschlichen aussehen. Aber wenn ich weiß, ich bin in Christus, Christus ist in mir, ich bin geborgen im Vaterhaus, ich habe ein Zuhause, ich darf durch diese Gemeinschaft in seinen Umarmung die Perspektive, die er hat, über Situationen haben, über Menschen haben. Und ich schaue aus dieser anderen Perspektive und das ist Freiheit. Das ist Freiheit. Und das ist natürlich auch dieses Praktizieren. Ich spreche das aus. Ich spreche das aus, was ich habe. Ich spreche das aus, wo ich bin. Ich spreche das aus, mit wem ich bin. Und ich führe eine Liebesbeziehung mit meinem Bräutigam. Und aus dieser, ich glaube, wenn Menschen verliebt sind, da ist so eine Power, da ist so eine Energie, da ist so ein Wumm. Och, da kannst du Berge herausreißen, da kannst du alles bewältigen, das ist nicht so schwer. Du musst nicht schlafen, du musst nicht, was weiß ich, du musst gar nichts. Und wenn wir in dieser Liebesbeziehung mit unserem Bräutigam, er ist unser Bräutigam. Er ist unser Bräutigam. Er küsst uns mit den Küssen seiner Lippen, seines Mundes. Er liebt uns. Und wenn wir aus dieser Gemeinschaft mit ihm herauskommen, dann sind wir gestärkt. Und dann wissen wir, dass wir wissen, dass uns alle Dinge zum Besten dienen. Egal wie sie ausschauen, egal wie sie sich nennen, die dienen uns zum Besten. Und das ist wirklich dieses immer wieder wie ein Kind werden. Immer wieder wie ein Kind. Jesus sagt, wenn ihr nicht wie die Kinder werdet. Und immer wieder wie ein Kind. Ich glaube dir, Vater. Ich glaube dir. Du hast gesagt, dein Wort ist Ja und Amen. Ich bin dein Kind. Ich bin geliebt. Mir ist alles gegeben worden. Ich bin ein Königskind. Ich bin souverän. Ich bin mit Exzellenz gekrönt. Ich bin nicht irgend so ein Wurm, der da kriecht und sagt, oh, da tut's weh und dort zwickt's und da habe ich ein Problem. Sondern ich bin ein Kind des Königs, der weiß, was es bekommen hat als Erbe. Der weiß, seine Autorität einzunehmen und zu sagen, nein, nein. Ein Beispiel. Mein Sohn, heute 25 Jahre, seit 22 Jahren spreche ich ein prophetisches Wort über meinen Sohn, das ich bekommen habe. Und das waren Jahre der Pubertät, die herausfordernd waren. Die Kinder haben, mag sein, dass sie es nicht kennen oder kennen, wie auch immer. Also ich kenne es sehr gut. Und manchmal habe ich gespürt als Mutter, ach, mein Herz will, es tat weh. Und immer wieder musste ich gehen und sagen, Vater, ich vertraue dir. Ich habe ihn von dir erbeten, er ist deins, ich habe ihn dir geweiht. Ich habe immer für einen Sohn gebetet. Und ich habe mich auf die Knie gestellt vor meinem Bett und ich habe gesagt, damals habe ich gesagt, Herr, ich komme so wie die Hanna zu dir. Hanna hat gebetet. Und irgendwann hast du es ihr gegeben. Und so mache ich jetzt wie die Hanna. Ich gehe in die Knie, ich nehme dich beim Wort. Du hast kein Liebling, sondern ich genauso wie die Hanna, wie viel mehr ich im Neuen Testament. Ich möchte einen Sohn, Vater. Und der soll Samuel Philipp heißen. Und ich weihe ihn dir. Und siehe da, kurz danach kam der Samuel Philipp. Und irgendwann bekam ich ein prophetisches Wort für diesen Jungen, dass er ein starker Mann Gottes, ein Verkündiger der Wahrheit, des Evangeliums, gefolgt mit Zeichen und Wunder. Und das habe ich immer wieder über sein Leben gesprochen. Und was ich sah, war alles andere als so. Und es hat wehgetan. Ich habe gesagt, nein! Ich lebe nicht aus Schauen, ich lebe aus Glauben. Ich bin eine Königstochter, Der Vater, mein König, hat gute Pläne. Er hat gesprochen, es kommt zustande. Ich sehe nicht, ich höre nicht das, was ich eigentlich im Natürlichen höre, sondern ich spreche das Wort Gottes. Und ich werde nicht aufhören, dieses Wort zu sprechen, egal welche Umstände, egal was der mir sagt, egal was jener mir sagt. Nein, ich stehe da drauf. Und irgendwann habe ich eine Predigt gehört, dass wie eine Bulldogge man das Wort Gottes so wie ein Knochen im Mund halten soll. Da habe ich gesagt, Herr, und so wie eine Bulldogge. Ich höre nicht auf, ich gebe nicht auf und der Herr hat das gemacht und das ist diese Langmut, die immer mehr, ich war früher kein langmütiger oder geduldiger Mensch, oh, ich war immer eine Rakete und ich war wie eine Lokomotive und immer zacker, zacker, zacker und Gott lehrte mich durch viele Umstände, das ist jetzt zum Beispiel und irgendwann kam mein Sohn und sagte, ich habe irgendwo viele junge Leute sich taufen sehen. Gott hat mich so berührt. Bei dir gibt's doch eine Taufe da bei Glory Life. Ich will mich taufen. Und ich habe gesagt, wow, wie schön ist das denn, Herr? Dann darf ich einfach wie ein Zuschauer da sein und schauen, wie du wirkst. Und in diesem Jahr, gestern hat Pastor Georg gepredigt, wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind schon Teilhaber der zukünftigen Welt. Und wir befinden uns dort. Und wir im Neuen Testament, wir sprechen hervor. Wir sind nicht wie Propheten des Alten Testamentes. Also spreche ich hervor. Danke, Herr, in diesem Jahr 2025 wird dieser junge Mann ein Verkündiger des Evangeliums, gefolgt mit Zeichen und Wunder. Dein Reich wird gebaut. Halleluja. Und so habe ich den Eindruck, dass du auch, wenn du irgendeine Vision, einen Traum hast, schreib es dir auf. Sprich es. Sprich es aus, wie in Josua geschrieben steht. Also ich habe meinen Sohn, es gibt so einen Prediger, den ich super finde. Der hat auch viel Ähnlichkeit mit meinem Sohn. Und irgendwann hat Pastor Georg gesprochen über entfache deinen göttlichen Traum. Oh, habe ich gesagt, da werde ich mich hinsetzen und mit Gott über meine Träume reden. Was möchte ich, dass in einem Jahr passiert, was in 2 Jahren, was in meiner Arbeit, was in meinem Zuhause mit meinen Kindern und so. Und dann, als ich bei meinem Kind kam, bei meinem Sohn kam, habe ich gedacht, oh, das ist gut. Ich nehme mal diesen Prediger, schneide das Bild, also dieser Prediger predigt er auf der Bühne der Welt. Irgendwo, ich weiß nicht, wo genau das war. Auf jeden Fall, er evangelisierte. Dann habe ich das ausgedruckt, habe ich den Kopf meines Sohnes ausgeschnitten und auf diesem Bild geklebt. Und habe gesagt, und das Philipp, der predigt auf den Bühnen dieser Welt. Und Gott verherrlicht sich durch ihn. Und das Reich Gottes wird gebaut. Und das ist der Anfang gewesen. Oh, Halleluja. Schreib auf. Halt es vor den Augen. Sprich es aus. Der Glaube spricht. Nicht die Hoffnung. Die Hoffnung sagt irgendwann mal, könnte sein, könnte dann, könnte dann. Nein! Der Glaube spricht, weil der weiß, dass er weiß, dass er weiß, dass jede Verheißung Gottes in Christus Jesus ja und Amen ist. Oh, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Amen, Amen, Amen. Jetzt weißt du, was du zu tun hast, wenn du nach Hause kommst, wenn du Kinder hast oder Visionen. Ja, Amen, Gott geht darauf. Gott möchte mit uns zusammenarbeiten. Er ist nicht der, der einfach Sachen nur souverän irgendwie, das macht er auch manchmal, vom Himmel fallen lässt, aber normalerweise arbeitet er mit uns zusammen. Und er legt Dinge in unser Herz, die da wachsen und aufwachsen. Und es ist so wichtig, dass wir vertrauen, dass wir unserem Herzen vertrauen. Wirklich unserem Herzen, nicht dem Verstand, nicht der unerneuerten Seele, aber unserem Herzen vertrauen. Was hat er da reingelegt? Kannst dich fragen, Herr, was hast du in mich reingelegt? Was möchte ich sehen? Wofür brenne ich? Wofür brennst du? Weißt du, wofür du brennst? Was möchtest du sehen? Was möchtest du sehen, wo du sagst, boah, ich gehe nicht von diesem Planeten, bevor ich das und das gesehen habe? Also ich sage dir, ich gehe nicht von diesem Planeten, bevor ich nicht dieses Land im Feuer sehe. Es passiert. Ich habe es gestern gepredigt, vor 120 Jahren bei Azusa Street. Und da gab es eine starke Prophetie, dass in 100 Jahren noch eine stärkere Erweckung stattfinden wird als Azusa Street. Und man muss sagen, Azusa Street war eine riesige Erweckung aus dieser Erweckung ging ganz, ganz viele Männer und Frauen Gottes, John G. Lake und andere, hervor. Die ganze Pfingstbewegung, Hunderte von Millionen von Christen jetzt auf diesem Kontinent. Wenn wir eine Erweckung erleben werden, die größer ist als Azusa Street, dann Halleluja, machen wir uns bereit, oder? So. Halleluja. Und das darf uns nicht wegblasen, sagen, oh Hilfe, wie soll ich das jetzt? Ich habe schon so einen vollen Terminkalender, jetzt auch noch Erweckung. Wie soll ich denn das machen? Wie soll ich das auch noch ändern? Überlass es Gott. Halleluja, weil ich glaube, ja, wir erleben schon ein Stück weit Erweckung und ich glaube, es wird wirklich noch wir werden es in einem viel größeren Maße noch sehen. Wir hatten neulich 13 Täuflinge, jetzt 7 Täuflinge, das ist schon super. Halleluja, am Anfang der Bibel sehen wir, es waren 3000 an einem Tag und ich glaube, diese Zeiten werden wir auch wieder erleben. Und dann noch weitere Tausende. Halleluja. In Brasilien zum Beispiel, da passiert es schon. Da ist wirklich richtig Erweckung. Und in anderen Teilen dieser Welt lassen wir uns anzünden. Lass uns nicht entmutigt sein, wenn wir das noch nicht in diesem großen Stil sehen. Sondern lass uns, wie Maria, das ist so stark, wie sie, als Jesus das erste Wunder tat in Kanaan, Hochzeit zu Kanaan, da hat sie ja zu Jesus gesagt, als der Wein aus war, hat sie gesagt, sie haben keinen Wein mehr. Und Jesus hat gesagt zu der Frau, ja, meine Zeit ist nicht gekommen. Was sagst du da eigentlich? Und genau, ja, und sie sagte einfach zu den Schöpfmeister, was er euch sagt, das tut. Und was hat er getan? Dann hat Jesus auf ihr Wort hin, auf ihr Glauben hin, weil sie gesagt hat, ja, ich glaube, die Zeit ist gekommen. Obwohl Jesus gesagt hat, meine Zeit ist nicht gekommen. Aber Maria hat gesagt, ich sehe aber im Glauben, die Zeit ist schon da. Die Zeit ist schon da. Jetzt muss das Wunder hier passieren. Und Jesus hat es getan. Und der beste Wein wurde ausgeschenkt. Halleluja. Und Gott möchte, dass wir wirklich diese Sachen, die in der Zukunft schon sind, wie zum Beispiel Erweckung in deinem Haus, Erweckung in deiner Familie, dass du die nimmst, dass wir die nehmen, wirklich ganz konkret in meinem Leben, was ich sehen möchte, und dass wir die ins Jetzt ziehen und sagen, ja, jetzt ist meine Zeit, heute ist meine Zeit. Erweckung nicht erst in 30 Jahren, Halleluja, sondern jetzt. Und jetzt kommt die Wende für unser Land. Hast du Glauben dafür? Halleluja. Weißt du, unser Gott ist viel stärker. Unser Gott ist viel stärker. Er ist viel, viel größer als alles, was ich dagegen erheben möchte, was uns vielleicht frustrieren möchte, alle Regenbogenfahnen oder was so aufgehängt wird. Aber vertrau. Haben schon andere Fahnen in unserem Land gehangen und sie sind weggekommen. Halleluja. Also wir vertrauen, wir knicken nicht ein und sind frustriert, sondern wir sagen, nein, unserem Gott gehört Deutschland. Unserem Gott gehört Deutschland. Jesus gehört Deutschland. Halleluja, keinem anderen. Und dieses Volk kehrt um und wird seine Knie vor dem wahren Gott beugen. Halleluja. Und sie werden erkennen, die Gnade, die wir empfangen haben, gerade auch als deutsches Volk. Was für eine Gnade. Was für eine Gnade nach dieser unendlichen Schuld, die wir auf uns geladen haben. Aber was für eine Gnade. Aber er lebt schon in den 50er Jahren, in den 60er Jahren, dieser Aufschwung von Deutschland. Und jetzt ist es wieder gefragt, dass wir sagen, Herr, jetzt wir brauchen Gnade wieder für unser Land. Herr, lass, ja, genau, wir nehmen das im Glauben. Wir nehmen im Glauben, dass nicht wieder schlimme Sachen hier passieren, sondern wir nehmen im Glauben, diesmal wird es anders sein. Und der Herr, Halleluja, er hat seinen Geist schon gesandt in uns. Und ich sage, wenn einer betet, einer heißt es im Wort, schlägt 1000, zwei schlagen 10.000, drei, 100.000, vier, 1 Million. Halleluja. Guck mal, welche Power du hast, wenn du betest, wenn zwei sich zusammentun, um zu beten, wenn drei beten, wenn eine Gemeinde betet, wenn eine Bewegung zusammen betet, in Einheit, aus dem Geist heraus, im Glauben zusammen, dann ist alles möglich. Es ist alles möglich. Hier in Hamburg. Hab die Vision. Halle, diese Stadt gehört Gott. Oder Hannover. Oder woher du kommst. Einfach unsere Städte gehören Gott. Und eine Stadt heißt, es wird durch den Segen der Gerechten aufgerichtet. Und wenn es nur ein paar sind, ich glaube, John Wesley hat gesagt, gib mir 50 Leute und ich werde dieses Land verändern. Und John Wesley hat England komplett verändert. Es ist nicht auszudenken, ohne die methodistische Erweckung damals und Bewegung. Das hat alles geschiftet. Sogar nach Amerika ging es rüber, was ein paar entschiedene Leute gemacht haben, die ihrem Gott vertraut haben, die wussten, der Größere ist in mir, egal wie es um mich herum aussieht. Ich vertraue nicht dem Sichtbaren, sondern ich vertraue dem Größeren, dem alles möglich ist. Und der aus jedem Minus ein riesiges Plus macht. Und du bist hier, weißt du, das ist unsere Aufgabe, aus jedem Minus, wo noch Minus, alles wie Minus aussieht, zu sagen, nein, und ich glaube das nicht, sondern ich glaube meinem Gott und ich glaube seinem Wort. Und er macht durch mich und durch mein Sprechen, nicht durch mein Zweifeln, nicht durch mein Befürchten, sondern durch mein Sprechen im Glauben, durch mein Beten im Glauben, wo ich mich eins mache. Weißt, ihr Ehepaare, macht euch eins im Gebet, nicht eins im Besprechen, wie schlimm alles ist und wie es wahrscheinlich nicht klappt, sondern dafür ist ein Ehepaar gar nicht da. Sondern Ehepaar... Wusstest du das? Ein Ehepaar ist dafür da. Kleine Eheberatung. Ein Ehepaar ist dafür da, die Sachen von Gott in Existenz zu sprechen, im Glauben, die Gott für sie hat, für die Familie hat, für die Stadt hat, für das Land hat, für die Gemeinde hat. Dafür sind wir da, uns gegenseitig zu ermutigen und stärken. Und einer richtet den anderen auf und sagt, Leute, wir lassen nicht den Mut sinken, sondern wir wissen, unser Gott ist der einzige Gott. Und er zeigt sich auf eine Weise und er wird sich auf eine Weise zeigen, oh, wie wir das alle in unserem Geist spüren. Und wie das zustande kommt. Halleluja. Wie wunderbar, dass du in dieser Zeit lebst. Kannst du mal zu deinem Nachbarn sagen, wie wunderbar, dass du in dieser Zeit lebst. Es ist die beste Zeit. Es ist die beste Zeit. Du bist geboren. Du bist geboren für diese Zeit. Gott hat keinen Fehler gemacht. Du sagst, oh, hätte ich nur zu Jesu Zeiten gelebt. Hey, du bist jetzt und Jesus ist in dir. Insofern lebst du zu Jesu Zeiten, weil es sind Jesus Zeiten, in denen wir leben. Also kannst du immer sagen, ich lebe zu Jesu Zeiten. Ich lebe zu Jesu Zeiten. Jetzt ist die beste Zeit. Halleluja. Der in uns ist der Stärkere, der in uns ist der Größere. Und durch dich und durch mich und durch uns zusammen wird kommt der Himmel auf die Erde. Halleluja. In unseren Familien, in unseren Städten, in unserem Land, in unseren Ländern. Und keiner kann es stoppen, weil der Herr ist auf dem Vormarsch. Halleluja. In dir, in mir und in uns allen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, die Erweckung ist in dir. Ja, da ist Erweckung in dir. Weißt du, Jesus in dir, sagt das Wort Gottes, ist die Hoffnung, das heißt die sichere Erwartung, die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Amen. Weißt du, Erweckung ist hier. Da sitzt sie. Da sitzt sie überall. Da sitzt die Erweckung. Jesus ist in dir. Er hat gesagt, diejenigen, die an mich glauben, wie die Schrift gesagt hat, Johannes 7, 38, aus ihrem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Amen. Was ist Erweckung? Erweckung ist, wenn Ströme lebendigen Wassers fließen. Erweckung ist, wenn Ströme der Heilung fließen. Erweckung ist, wenn Ströme der Befreiung fließen. Erweckung ist, wenn Ströme der Kraft fließen. Erweckung ist, wenn Ströme der Überführung fließen. Erweckung ist, wenn einfach Ströme des Heiligen Geistes aus dir hervorfließen. Amen. Und was sagt das Wort? Wann fließen diese Ströme aus dir hervor? Wenn du Jesus glaubst. Ja, genau. Hoffentlich jetzt. Amen. Amen. Wir sind immer eins im Geist. Halleluja. Wenn du glaubst, dass Jesus in dir lebt, wenn du dem Wort Gottes glaubst, was du heute Abend gehört hast, du bist Teilhaber der göttlichen Natur. Du bist, wie er ist in dieser Welt. Du bist aus Gott geboren. Er lebt in dir. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn du diesem Wort Gottes glaubst, also, dann sind es Ströme lebendigen Wassers. Sie sind in dir. Also es ist nicht so, dass du morgen früh aufwachst und plötzlich sagen kannst, oh, bei mir ist irgendwie der Strom ausgetrocknet. Ich weiß auch nicht, wo das Wasser hingekommen ist. Jesus sagt was anderes. Johannes 4,14 sagt er, diejenigen, die von dem Wasser trinken, das ich ihnen zu trinken gebe, in ihnen, oder sie werden nicht mehr dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihnen zu trinken gebe, wird in ihnen eine Quelle von Wasser werden, die ins ewige Leben quillt. Was ist das Kennzeichen einer Quelle? Das Kennzeichen einer Quelle ist, dass sie immer sprudelt. Also du kannst eine Quelle versuchen zu verstopfen, aber sie wird sich immer einen Weg bahnen. Amen. Also so ist Jesus in dir. Amen. Halleluja. Also wie von euch sind bereit, sich so richtig freischalten zu lassen für die Ströme lebendigen Wassers? Amen. Also manchmal ist es so, Jesus hat auch gesagt, Johannes 10,10, er hat gesagt, der Teufel kommt, um zu stehlen, zu rauben und zu verderben. Ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. So, was will dir der Teufel rauben? Also er kann dir nicht Jesus rauben in dir einfach so. Ja. Wenn du wachst nicht eines Morgens auf und sagst, oh, der Teufel hat mir Jesus gestohlen. Das geht nicht. Du hast ihn aufgenommen, er ist in dir, er kann dir nicht stehlen. Er kann dir auch nicht den Heiligen Geist stehlen, wenn der Heilige Geist in dir ist und er ist in dir, wenn Jesus in dir lebt. Er kann dir nicht diese Ströme lebendigen Wassers stehlen, die in dir sind, das kann er nicht. Aber weißt du, was er tun kann? Er kann durch, ich sag mal, oder sagen wir es erstmal so, er kann diese Ströme lebendigen Wassers versuchen zu verstopfen. Und wie versucht er sie zu verstopfen? Durch Lügen. Amen. Indem er dir einfach Lügen sagt, indem er dir einfach sagt, nein, wo ist das Wasser, ist dir ausgegangen, irgendwo hast du unterwegs den Heiligen Geist verloren, irgendwo ist er abhanden gekommen. Manchmal die schlimmste Lüge, die der Teufel auf Christen dann sagt, ist, ja, du hast die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Ich sage immer so, wenn jemand zu mir kommt und sagt, oh, ich glaube, ich habe Angst, ich habe die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen, dann sage ich immer, dann hast du sie sicher nicht begangen, wenn du Angst hast, dass du sie begangen hast. Weil diejenigen, die nach biblischer Dimension, nach biblischer Definition wirklich diese Sünde begangen haben, ich habe noch keinen getroffen, aber die sie wirklich begangen haben, die haben nicht mehr Angst, dass sie sie begangen haben, ja, sondern die sind weg vom Fenster, verstehst du? Die wollen gar nicht mehr errettet werden oder irgendwas, verstehst du? Also vergiss es. Er versucht dich zu belügen. Er versucht Lügen, mit Lügen versucht er zu verstopfen. Halleluja. Und deswegen ist es so wichtig, weißt du, Jesus hat gesagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen sein wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Mit anderen Worten, ihr werdet Überfließer sein. Amen. Es wird durch euch durchfließen. Es wird in euch aktiviert sein. Also manchmal ist es wichtig, dass wir durch Glauben wieder das freischalten, was eigentlich in uns ist, was uns Lügen geraubt haben. Oder die Lüge gesagt, oh, du hast gar nicht die Kraft, oh, das funktioniert gar nicht. Weißt du, da betest du für eine Person, die krank ist und dann wird sie nicht gesund und sofort kommt die Lüge und sagt dir, ah, bei dir funktioniert es nicht, alle anderen, die haben die Power, aber du nicht und was auch immer, verstehst du? Einfach solche Gedanken, du wachst morgens stehst morgens mit dem falschen Fuß auf, hast irgendein Gefühl, irgendwas und dann denkst du, oh meine Güte, heute ist nicht mein Tag. Ich sag dir, Lüge, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein in ihm. Amen. Also Lügen versuchen, den Durchfluss zu stopfen. Weißt du, die Jünger an Pfingsten, sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie haben diese Taufe im Heiligen Geist empfangen. Also sie wurden kontrolliert vom Heiligen Geist, wirklich richtig gehen. Die Leute um sie herum dachten, wow, die sind betrunken. Ja, so kontrolliert waren sie vom Heiligen Geist. Petrus stand auf in einer Kühnheit und Worte flossen aus seinem Mund, die so eine Power und eine Vollmacht hatten, dass 3000 Leute sich bekehrt haben an einem Tag, nachdem er sie beschuldigt hat, dass sie diejenigen sind, die Jesus gekreuzigt haben, den Gott von den Toten auferweckt hat. Es ging ihm durchs Herz, weil da war etwas drauf auf seinen Worten. Da war etwas drauf. Was war drauf? Die Kraft des Heiligen Geistes. Sie macht allen Unterschied der Welt. ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber weißt du, ich strecke mich immer wieder neu aus, dass diese Kraft des Heiligen Geistes mich frisch erfüllt und frisch durch mich durchspült. Amen. Weil manchmal gibt es etwas, was es wieder verstopfen will. An Pfingsten ist uns diese Kraft gegeben. Amen. Wenn du noch nie in deinem Leben die Taufe im Heiligen Geist empfangen hast, noch nie im Leben Kraft empfangen hast von oben, dann lade ich dich heute Abend ein. Heute Abend werden wir beten. Keiner wird hier nach Hause gehen, ohne ein Überflieser zu sein. Amen. Halleluja. Amen. Manche sind Überflieger vielleicht im Verstand, aber ich sage dir, du musst nicht ein Überflieger im Verstand sein, sondern du musst ein Überflieser im Geist sein. Amen, so veränderst du die Welt. Die Überflieser verändern die Welt. Und wenn du noch nie wirklich diese Taufe im Heiligen Geist empfangen hast, wenn du noch nie erlebt hast, wie der Heilige Geist Kontrolle über dich genommen hat und wirklich durch dich durchzuströmen begonnen hat, dass du merkst, wow, da passiert etwas mit mir. Ich bin nicht mehr ich selber. Der Heilige Geist übernimmt mich, nicht mehr lebe ich. Christus lebt in mir. Die Fülle des Geistes lebt in mir. Kühnheit kommt auf mich. Weißt du, Petrus, vor Pfingsten ein schwankender, auf jeden Fall konnte er sich nicht mal auf seine eigenen Worte verlassen. Im einen Moment sagt er, Jesus, ich werde dich niemals verlassen, egal, ich gehe mit dir in den Tod, was auch immer passiert. Im nächsten Moment verleugnet er ihn dreimal. Ja. An Pfingsten steht er auf in einer Kühnheit, völlig furchtlos. Es sagt der Jesus, den ihr gekreuzigt habt, ihr lieben Pharisäer, Sadduzäer, alle die vor 50 Tagen oder vor 52 Tagen genauer gesagt, Jesus gekreuzigt haben, ja, alle ihr, die ihr hier steht und hier zuschaut, ihr habt ihn gekreuzigt und Gott hat ihn aus den Toten auferweckt, das sollt ihr mal sehen. Und hat sich dahingestellt, weißt du, sie hätten ihn ja auch wieder kreuzigen können. Sie hätten sagen können, okay, haben wir den ersten gekreuzigt, dann den zweiten auch gleich hinterher. Aber weißt du, der hatte keine Furcht mehr. Die Taufe im Heiligen Geist treibt die Furcht aus. Jemand hat mal gesagt, das wichtigste Kennzeichen, dass jemand im Heiligen Geist getauft ist, ist Kühnheit, ist Furchtlosigkeit. Amen. Und manchmal brauchen wir eine, weißt du, manchmal brauchst du, vielleicht bist du hier heute Abend und du hast noch nie diese Durchspülung vom Heiligen Geist erlebt, noch nie diese Taufe von oben erlebt. Vielleicht bist du aber auch hier und du hast es schon mal erlebt und der Heilige Geist ist durch dich geströmt. Aber dann kam dieser Dieb und hat wieder geraubt, er hat wieder gestohlen, er hat wieder durch Lügen diesen Durchfluss verstopft. Weißt du, als Christen, ich sage es immer so, ich habe es in den letzten Wochen, habe ich es öfters gepredigt, ich habe gesagt, als Christen gilt für uns freier Durchfluss. Bei uns muss freier Durchfluss herrschen. Amen. Nicht gehemmt, nicht mit Angst, nicht mit Lügen, nicht mit irgendwas voll. Und wenn du irgendwas davon merkst, das Erste sollte sein, Herr, ich gehe wieder neu rein in diese Dimension der Taufe im Heiligen Geist. Amen. So haben es die ersten Jünger gemacht in Apostelgeschichte 4. Apostelgeschichte 2 waren sie erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Power, Kühnheit, Wort verkündet, Zeichen und Wunder, der Lahme in der schönen Pforte, geheilt, preist den Herrn. Petrus hat gesagt, Geld habe ich nicht dabei, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi, steh auf und geh. Ich meine, das war Kühnheit. Der wusste, was er hatte. Und dann kam Apostelgeschichte 4 und sie wurden vor den Hohen Rat geführt. Und sie wurden eingeschüchtert und ihnen wurden Prügel angedroht und Strafe und Schlimmeres. Und ihnen wurden gesagt, redet nicht mehr in dem Namen Jesus. Das ist Einschüchterung. Amen. Und sie wussten sofort, wenn wir jetzt so bleiben, wie wir jetzt hier rauskommen aus dem Hohen Rat, dann geht es nicht so weiter wie vorher. Also was haben sie gesagt? Nun Herr, sieh an ihre Drohungen, sieh an, was gegen uns steht, sieh an, was gegen uns kommt und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu verkünden. Streck deine Hand neu aus zu Zeichen und Wundern. Mit anderen Worten, tu noch mehr von dem, was uns die Probleme eingebracht hat. Es waren ja die Zeichen und Wunder, die ihnen die Probleme eingebracht haben. Ja, deswegen kamen sie ja vor den Hohen Rat. Ja. Tu noch mehr davon. Mit anderen Worten, gib uns neu, was sie eigentlich gebetet haben, ohne es vielleicht so auszudrücken war, gib uns neu diesen freien Durchfluss deiner Kraft. Amen. Und dann heißt es Apostelgeschichte 4, 31 heißt es, und als sie beteten, bebte die Städte und sie wurden alle, ich sage in Klammer, wieder neu mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Mit anderen Worten, freier Durchfluss war neu garantiert. Freier Durchfluss war neu gesetzt. Ströme lebendigen Wassers flossen neu aus ihnen hervor. Das heißt dann schon im nächsten Vers heißt es, oder in den nächsten Versen heißt es dann, und Zeichen und Wunder geschahen wie nie zuvor, mehr oder weniger durch die Hände der Apostel. Und ja, nicht mehr 3000 wurden hinzugetan, sondern es heißt 5000. Es waren dann 5000 Männer, die zur Jerusalemer Gemeinde gehören. Stell dir mal das vor. 5000 Männer, da waren noch mindestens 5000 Frauen dabei. Ja, und da waren noch Kinder dabei, die gab es damals auch nicht zu knapp. Und Jerusalem hatte damals nach historischer Aussage zwischen 40.000 und maximal 120.000 Einwohner. Und jetzt stell dir mal vor, eine Gemeinde, 5.000 Männer, 5.000 Frauen, 10.000, noch sagen wir drei Kinder Minimum, sind 25.000 Leute Minimum, gehörten zu dieser Gemeinde in einer Stadt mit 40.000 bis 100.000 Einwohnern. Wow, das nenne ich Erweckung, Amen. Halleluja. Aber was war der Schlüssel? Der Schlüssel war, dass sie sich den freien Durchfluss nicht rauben ließen. Also der Schlüssel zum Sieg in deinem Leben, der Schlüssel zum Sieg in deiner Stadt, der Schlüssel zum Durchbruch in deiner Gemeinde, der Schlüssel zum Durchbruch in deiner Familie, wie wir es gehört haben, ist, dass du dir den freien Durchfluss nicht rauben lässt, sondern dass du dann, wenn du merkst, hey, da sind Lügen gekommen, da ist was gekommen, was mich deckeln wollte, da ist was gekommen, was diesen Strom deckeln wollte, dass du dann neu sagst, Herr, jetzt ist aber höchste Zeit, gib mir ganz neu mit aller Freimütigkeit dein Wort zu reden, gib mir neu, mit anderen Worten, freien Durchfluss. Taufe mich neu mit der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Spül jede Müdigkeit aus mir raus. Weißt du, es ist ganz egal, wie alt du bist, wie jung du bist. Ich sag dir, wenn du 90 oder wenn du 100 bist, Gott will dir immer noch freien Durchfluss geben. Immer wieder neu. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Weißt du, es ist mir völlig egal, wie lang der Herr will, dass ich hier auf dieser Erde bin, wie alt ich werde, aber eins weiß ich bin entschieden, bis zuletzt in diesem Durchfluss zu leben. Amen. In diesem Durchfluss. Halleluja. Ströme lebendigen Wassers aus meinem Innersten durch die Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Wie von euch sind bereit für freien Durchfluss? Komm, lass uns mal aufstehen zusammen zum Schluss. Ich möchte gerne, weißt du, ich hatte wirklich so auf dem Herzen, dass heute Abend hier niemand nach Hause geht, ohne wirklich im freien Durchfluss zu stehen. Und wie ich schon gesagt habe, im Wesentlichen bestehen wir hier heute Abend aus zwei Gruppen. Entweder bist du hier und du hast noch nie in deinem Leben wirklich eine echte Taufe im Heiligen Geist und mit Feuer, wie das Wort Gottes sagt, erlebt, sodass du noch nie erlebt hast, dass der Heilige Geist durch Kontrolle über dich übernommen hat, sodass du auch sogar in neuen Sprachen redest und so weiter und dieser Strom durch dich fließt, ja? Das ist die eine Gruppe vielleicht, ich weiß nicht, wie viele es sind, vielleicht gar nicht so viele, aber du hast es vielleicht noch nie erlebt. Aber die andere Gruppe, und jeder von uns gehört zu einer dieser beiden Gruppen, die andere Gruppe hat es schon mal erlebt, aber du kannst es immer wieder neu gebrauchen. Amen. Weil Paulus hat gesagt in Epheser 5, Vers 18, er hat gesagt, werdet voll Geistes. Und das griechische Wort, das da steht, werdet voll Geistes, heißt so viel von der Verbform her, heißt so viel wie werdet immer wieder voll Geistes, also wiederholt. Da ist eine Wiederholung drin. Also nicht eine einmalige Sache, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist, sondern da ist eine Wiederholung drin. Und bei einigen möchte der Heilige Geist heute Abend das wiederholen und jeden letzten Rest von Trockenheit rausspülen, jeden Pfropfen raushauen, jeden Stopfen, den der Feind irgendwo draufgelegt hat, durch irgendeine Lüge, wo er gesagt hat, hier kann es aber nicht mehr durchfließen, das Wasser. Nein, freier Durchfluss. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Pass auf, wir machen Folgendes. Ich hatte das schon mal gemacht bei unserer letzten Pfingstkonferenz und es war auch schon sehr stark und ich glaube, heute Abend, es wird auch sehr, sehr stark sein, weil der Heilige Geist sich dazu stellt. Wir werden jetzt Folgendes machen. Du fängst einfach mal an, diesen Durchfluss, so wie er in dir momentan ist, einfach mal zu aktivieren. Wenn du in neuen Sprachen schon redest, dann bete einfach mal in neuen Sprachen. Wenn du noch nicht in neuen Sprachen redest, heute Abend ist deine Gelegenheit, da einfach einzutauchen. Also einfach in dieser Umgebung der Fülle des Heiligen Geistes springt es einfach auf dich über. Gott möchte dir freien Durchfluss geben. Gott möchte die Kontrolle über dein Leben übernehmen. Halleluja, Halleluja. Und jetzt bete mal so im Geist, wie wenn du wirklich daran glaubst, dass Ströme lebendigen Wassers aus deinem Innersten hervorfließen. Korabasakanamando korakene masikadalanando. E karabasi kamando korabasanda karamando koradada. E shakarabasa karabasa karadada. Halleluja. Halleluja. Und Vater, jetzt bete ich heute Abend hier, Herr. Ich bete für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, Herr. Du hast es gesagt, Herr. Du hast es uns verheißen. Es ist die Verheißung des Vaters. Johannes der Täufer hat es vorausgesagt. Nach mir kommt einer. Er wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Halleluja. Und Jesus, du bist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und du bist immer noch der Täufer im Heiligen Geist und mit Feuer. Und heute Abend möchtest du einige hier vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben wirklich im Heiligen Geist und mit Feuer taufen, Herr. Und andere möchtest du wieder neu im Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und du möchtest diesen Durchfluss neu in ihrem Leben aktivieren. Und deswegen wollen wir heute Abend uns ausstrecken. Und wir sagen, jawohl, Herr, taufe uns neu. Sag einfach mal, taufe mich neu. Erfülle mich neu mit diesem Strom des Heiligen Geistes. Taufe mich neu im Heiligen Geist und mit Feuer. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und jetzt pass auf. Jetzt pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt zähle ich bis drei und wenn ich bis drei gezählt habe, dann rufen wir einfach alle zusammen laut. Es ist ja egal, uns hört ja hier niemand. Ja? Also, wir rufen alle ganz laut. Halleluja, okay? So laut wir können. Und dann, wenn wir Halleluja gerufen haben, dann aus dem Halleluja heraus gehen wir nochmal da rein über, wirklich in Sprachen zu beten, so wie es fließt. Und bei einigen wird einfach zum ersten Mal diese Sprachenrede fließen. Bei anderen, du wirst einfach erfüllt in einer neuen Dimension. Ja, vielleicht lege ich halt dem einen oder anderen die Hand auf, so wie der Heilige Geist es führt, aber es kommt nicht darauf an, sondern es kommt einfach darauf an, dass du in deinen persönlichen Durchfluss hineingehst. Weil der Heilige Geist möchte sich freisetzen. Er ist, Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist und mit Feuer. Und er ist heute Abend hier. Mach dich bereit. Halleluja, ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei. Halleluja! Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Korrabassa da la la mascha da la la mando lo lo lo lo lo lo. Ere re re re re bescia cara la la la basso ro ro ro ro lo lo. Ere re re re re bassanda la la la basci cara la la la la modo lo. Era la la la bassa la la la la la la la la la la la la. Oh, freier Durchfluss. Oh, ganz neu, freier Durchfluss. Oh, Jesus, freier Durchfluss. Era kama mama sa cara bassa cara da da da. Oh, streck dich aus. Streck dich aus. Keramana la la bascha kada la la la no lo lo lo lo. Ora da la la bascha da la la la ba. Fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Fire, oh fire, fire, oh Jesus. Oh, fire, fire, korakabasa kadadada. Lass diesen Strom fließen. Lass diese Ströme fließen. Lass diese Ströme fließen. Eralalabasondo korabasa dalala. Freier Durchfluss. Koramanda kadadadada. Oh, er übernimmt die Kontrolle. E karamanalalabashi kadananamasodorololo. E karananalamashi kadananamandororo. E karananalamandololo shikadadadada. Era la la la bascia la la la la bandololo. Era la la la bascia la la bascianda la la la la. Oh, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire. Oh, Jesus. Oh, fire, Jesus. Fire. Oh, Jesus. Oh, fire. Oh, Jesus. Fire, Jesus. Oh, fire, Jesus. Fire. Corra cama sacara la la la la. Oh, Shekaramando Korabasia la la la la landa. Oh, re re re re, freier Durchfluss. Oh, freier Durchfluss. Oh, Rakamada la la mando lo lo lo lo. Re la la la. Zeichen und Wunder. Oh, Errettung, Heilung und Befreiung. Oh, freier Durchfluss. Oh, freier Durchfluss. Oh, Rakamanda Karamando Korabasia la la mando Korabasia la la la la. Oh, Rakamanalala. Oh, empfang es, empfang es, empfang es, empfang es, empfang es, empfang es, empfang es. Oh, empfang es, empfang es, oh, empfang es. Shakarana korabasi karalabaso korololololo. Ererererele masanda karalabasi alalalala. Oh, Rakaralamandodoro. Oh, wir sagen freier Durchfluss in